Ja, Baby, ich hatte schon viele tausende Frauen, ja, vor dir, Lady. Ich hab sie alle gelassen, sie haben mich alle geliebt. Mir war klar, ich hätte eh jede gekriegt. Ich bin hübsch und jung, die Weiber waren einfach alle zu dumm. Du bist auch nicht wichtig für mich. Nicht beleidigt, nur sichtlich geknickt. Also und dann kam und du wunderst dich, was der alte Sack überhaupt will. Du bist 15 Jahre jünger und chill. Er war schon immer schrill, aber lass ihn, komm, lass ihn. Aber lass ihn, komm, lass ihn. Ja, denn diese Geschichten musst du nicht begreifen. Diese Menschen müssen dir nichts heißen. Aber lass ihn, Onkel, erzählen. Lass ihn erzählen. Ja, denn diese Geschichten musst du nicht begreifen. Diese Menschen müssen dir nichts heißen. Aber lass ihn, Onkel, erzählen. Lass ihn erzählen. Mein Vater war ein Säufer, meine Mutter doof. Meine Schildkröte war ein Läufer, mein Hund war tot. Ich bin nie vergessen, auf jeden Fall jünger als du, altes Weib, gehen wir zum Messen. Du zahlst, da ich klüger bin, du weigerst dich, nur weil ihr alle Betrüger sind. Die Weißen sind krimineller als die Schwarzen, die Topmodels haben als die Omas mehr Warzen. Und du arme Sau, du arme Frau, ohne Hab und Gut, aber ich bin stark und klug, klug. Und du wunderst dich, was der alte Sack überhaupt will. Du bist 15 Jahre jünger und chill. Er war schon immer schrill, aber lass ihn, komm, lass ihn. Aber lass ihn, komm, lass ihn. Ja, denn diese Geschichten musst du nicht begreifen. Diese Menschen müssen dir nichts heißen. Aber lass ihn, Onkel, erzählen. Lass ihn erzählen. Ja, denn diese Geschichten musst du nicht begreifen. Diese Menschen müssen dir nichts heißen. Aber lass ihn, Onkel, erzählen. Lass ihn erzählen. Lass ihn erzählen.